Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. This is 日本よりこんにちは。バルセロナのコントラバンド FM91.4 は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 ボンディアデザカタルニア、アンモータパシオ、ファリシタツアコントラバンダ FM91.4、アシュンタッコムタル、イニーマンスラン、25 anys de llibertat en les zones。 ニーマンスラン、コントラバンダ FM。Tu radio libre en Barcelona, sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Guten Morgen.Hier beginnt ein neues Niemandsland. Wie immer von 10 bis 12 bei Contrabanda FM in Barcelona. Es ist wieder Samstag, genauer gesagt Samstag, der 3. Dezember 2016. Willkommen zu einer neuen Sendung. Jetzt gibt's von 10 bis 12 zwei Stunden Musik.Unterhaltung, Geschichte, Literatur, Politik und Hintergründe. Aktuelle Informationen und kritische Töne. Auch im Livestream unter www.contrabanda.org zu hören. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind.Bienvenidas und bienvenidos. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerts. weißt, wieso grad du so aussiehst, wie du heißt, weiß ich allerdings auch nicht. Scheiße, dass gerade ich so aussehen muss, wie ich heiße. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 17. Teil. Die Schlacht um Madrid. Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos. Defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables. Antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía, todos contra la guerra. Madrid war in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine der großen mondänen Metropolen. Eine Mischung aus Paris und Berlin mit einem gehörigen Schuss spanischer Würze. Eine Weltstadt, die Maßstäbe setzte und an der Spitze des Fortschritts marschierte. Madrid besaß ein vielbewundertes U-Bahn-Netz, den einzigen Wolkenkratzer Europas und die modernste Universitätsstadt des Kontinents, kurz vor dem Sturz der Monarchie unter Alfons dem 13. errichtet. Die Modesalons auf der Gran Vía wetteiferten mit der Pariser Haute Couture. Im Ritz trafen sich englische Aristokraten und amerikanische Finanzmagnaten. Und in den Straßencafés diskutierten Globetrotter und Literaten über Stierkampf und Goya. Einer von ihnen, Ernest Hemingway, nannte Madrid überschwänglich die Hauptstadt der Welt. Das war vor dem Bürgerkrieg. Im November 1936 erlebte diese Stadt als erste die Feuerwalze des modernen Luftkrieges. Nichts, was später kam, Warschau, London, Hamburg, hat diese erste Erfahrung verschütten können. Die Schlacht um Madrid hat sich in das Gedächtnis der Zeitgenossen als Markstein eingegraben. Etwas Ähnliches gab es vorher nicht. Francos Afrika-Armee hatte sich Anfang Oktober von Südwesten her bis auf 40 Kilometer an Madrid herangeschoben. Am 15. Oktober griff sie in 4 Stoßkeilen an. Nach einer Woche erreichte sie trotz erbitterter Gegenwehr der Milizen das Weichbild der Stadt. Von der Gran Via aus konnte man jetzt schon das Artilleriefeuer hören. Der Präsident der Republik, Manuel Azaña, verließ in Panik das königliche Schloss und verlegte in aller Hast seinen Amtssitz nach Barcelona. Franco traf alle Vorbereitungen für die Besetzung der Hauptstadt. Er ließ Verhaftungslisten ausarbeiten und stellte einen Stab zusammen, der nach dem Einmarsch die zivile Verwaltung übernehmen sollte. Gleichzeitig rief er über den Rundfunk die Bevölkerung auf, die Häuser nicht zu verlassen und die Befreiung in Ruhe zu erwarten. »Unsere edlen und disziplinierten Truppen werden eure Wohnungen respektieren«, ließ er verbreiten. Die ausländischen Journalisten erwarteten täglich den Fall der Stadt. Hans Häuser, Korrespondent der konservativen Basler Nachrichten, berichtete: »Keiner von uns weiß, wie spät da alles gekommen ist. Ich weiß nur, dass die Millionenstadt ein einziges Chaos war, ein Wirrwarr von ängstlichen Menschen und ein komplettes Manko aller Disziplin, Führung und Zusammengehörigkeit.« In diesem Chaos hielt der Ministerpräsident Largo Caballero am 28. Oktober über den Rundfunk eine Durchhalterede, die so unglaubwürdig klang, dass ganz Madrid höhnische Witze machte. Der Regierungschef sagte: »Die Zeit für einen tödlichen Schlag gegen den Feind ist gekommen. Unsere Schlagkraft wächst. Wir haben Panzer und Flugzeuge. Genossen, im Morgengrauen werden unsere Panzer das Feuer eröffnen. Wir werden siegen.« Die Madrileños hatten seit Monaten weder eigene Panzer noch Flugzeuge gesehen. Aber Largo Caballero log nicht. Er hatte Panzer und Flugzeuge, wenn auch nur eine Handvoll. Es waren russische. Sie waren soeben per Schiff eingetroffen, mit sowjetischen Besatzungen. Die Russen kamen buchstäblich in letzter Minute. Das erste Kriegsmaterial traf am 12. Oktober in Cartagena ein. 14 Tage später rollten die ersten Panzer von der Verladerampe des Madrider Ostbahnhofs. Sie fuhren direkt an die Front und stießen ohne Halt bis in das Städtchen Cesenia vor, wo sich gerade eine Schwadron marokkanischer Kavallerie sammelte. Aus allen Rohren feuernd fuhren die Russen in die Masse hinein und zermalmten in den engen Gassen Pferde und Reiter unter ihren Ketten. Der Vorstoß hatte eine beträchtliche psychologische Wirkung, aber er konnte die Offensive nicht aufhalten. Am 4. November durchbrechen die Marokkaner nach schwerer Artillerievorbereitung den inneren Verteidigungsring Madrids beim Vorort Getafe. Die republikanische Miliz wird aufgerieben. Der Holländer Jef Last, der bei den Milizen kämpft, schreibt nach Hause: »Es war ein schrecklicher Abend. Überall stießen wir auf versprengte Gruppen, ohne Waffen, ohne Munition, hungrig, ohne Offiziere, ohne Ziel.« Madrid scheint verloren zu sein. Die Regierung Largo Caballero packt die Koffer und flieht nach Valencia. Bevor sie geht, betraut sie General José Miaja mit der Verteidigung der Hauptstadt. Miaja ist Berufssoldat. In der alten Armee nannten ihn alle Papa Miaja. Dass er auf Seiten der Republik stand, war purer Zufall. Er befand sich am Tag des Franco-Putsches im Kriegsministerium, wo Rebellion den sofortigen Tod bedeutet hätte. Doch jetzt schwankt er keine Sekunde. Er wird zum ebenbürtigen Gegner seines Kameraden Mola, der auf der anderen Seite den Oberbefehl führt. Die beiden Generale hatten am ersten Tag des Bürgerkrieges noch miteinander telefoniert. Mola war damals Kommandeur in Pamplona und einer der Hauptverschwörer. Miaja rief ihn vom Kriegsministerium aus an und fragte ihn, ob der Bürgerkrieg nicht zu vermeiden wäre und wenn ja, zu welchen Bedingungen. Mola antwortete: »Wir haben beide unsere Wahl getroffen. Wenn wir jetzt ein Geschäft machen, würden wir zu Verrätern werden und verdienen, dass man uns totschlägt.« Jetzt also kämpfen sie gegeneinander um Madrid. Miajas Hauptquartier ist der Keller des Finanzministeriums. Es ist das Gebäude mit den dicksten Mauern in Madrid. Aber es gibt noch zwei andere, mächtigere Hauptquartiere. Das eine ist der Stab der sowjetischen Berater. Ihr Chef ist General Jan A. Bersin, Deckname Wladimir Gorjew. Er ist der eigentliche Stratege der Schlacht. Die dritte Kommandozentrale in Madrid ist die Kommunistische Partei. Sie hat nach dem Abzug der Regierung die Macht in der Hauptstadt ergriffen, bildet eine Verteidigungsjunta und organisiert den totalen Krieg. Über Haus- und Straßenkomitees wird jeder Mann, jede Frau, jedes Schulkind mobilisiert. Wer schießen kann, wird an die Front geschickt. Wer zu alt ist, zu jung oder zu schwach, baut Barrikaden, hebt Gräben aus, wird beim Nachschub für die kämpfende Truppe eingesetzt. Zugleich fegt eine neue Terrorwelle durch Madrid. Sie ist mit dem Namen von Santiago Carrillo verknüpft, dem späteren Generalsekretär der wiedererstandenen PCE, der Kommunistischen Partei Spaniens. Damals war er 21 Jahre alt, Vorsitzender der Vereinigten Sozialistischen Jugend, JSU, einem Zusammenschluss der sozialistischen und kommunistischen Jugendverbände. Die Madrider Verteidigungsjunta ernennt ihn zum Sicherheitskommissar. Damit ist ein jugendlicher politischer Polizeichef der Millionenstadt. Carrillo setzt die Kommandos seines Jugendverbandes zur systematischen Jagd auf die Quinta Columna ein, die fünfte Kolonne. Mit diesem Schlagwort sind die Franco-Sympathisanten gemeint. Das Wort stammt von General Mola, dem Belagerer Madrids. Als er von Journalisten gefragt wurde, welche seiner vier Kolonnen, Heeresgruppen, Columnas, die Hauptstadt einnehmen werde, antwortete er: Keine der vier. Es wird die Quinta Columna sein, die fünfte Kolonne, die sich schon in Madrid befindet. Mit dieser Bemerkung schürt Mola die Hysterie der kommunistischen Sicherheitsorgane. Wer auch nur nach Faschist aussieht, wird verhaftet. Die Paseos, die heimlichen Morde, gehen von neuem los. Dem Denunziantentum ist Tor und Tür geöffnet. Carrillos jugendliche Sicherheitsfanatiker fackeln nicht lange. Am 7. November kommt es außerhalb von Madrid zu einem Massaker an Quinta Columnistas. Carrillo leugnet das Verbrechen nicht, aber er bestreitet seine Verantwortung. Eine nicht identifizierte Gruppe von Bewaffneten überfiel die Begleitmannschaft und machte die Gefangenen nieder, erklärte er Jahrzehnte später in verschiedenen Interviews. Wir haben nie herausbekommen, wer diese Leute waren. Wie auch immer, Carrillo war als 21-Jähriger mit der furchtbaren Aufgabe eines politischen Polizeichefs heillos überfordert. Den Kommunisten gelingt, was niemand mehr für möglich hielt. Sie wecken den Willen zum Widerstand. Wildfremde Menschen begrüßen sich auf der Straße mit dem Schlagwort, das auf allen Mauern steht: No pasarán. Sie werden nicht durchkommen. Das Wort stammt von einer Frau, der kommunistischen Abgeordneten Dolores Ibarruri. Sie ist noch jung, aber immer schwarz gekleidet, wie eine Witwe. Ihre leidenschaftlichen Reden tragen ihr den Spitznamen La Passionaria ein. Es wird ihr Ehrenname. Sie trommelt Tag und Nacht. Sie sagt den Männern: Lieber aufrecht sterben, als auf den Knien leben. Und sie sagt den Frauen: Lieber die Witwe eines Helden, als die Frau eines Feiglings. Im Morgengrauen des 7. November tritt Francos Afrika-Armee zum Sturm an. General Mola hat 20.000 Marokkaner auf engstem Raum konzentriert. Der Stoß zielt durch den großen Stadtpark Casa de Campo zum Manzanares-Fluss. Jenseits liegen das königliche Schloss und das Universitätsviertel. Molas Artillerie hämmert unaufhörlich auf die republikanischen Stellungen. Der Stadtpark verwandelt sich in ein Trichterfeld. Aber es nutzt nichts. Die Moros bleiben im Feuer der Verteidigung liegen. Am nächsten Tag beginnt der Sturm von neuem. Diesmal brechen die Marokkaner zum Fluss durch, stürmen über die Franzosenbrücke ans andere Ufer, setzen sich in der Universitätsstadt fest. Die Front ist durchstoßen. Am Morgen dieses 8. November, als die Panik in den Häusern Madrids lauert, dröhnt ein eigenartiges Geräusch über die Gran Vía, der Marschtritt von Nagelstiefeln. Eine Truppe von 2000 Mann, die Legende spricht von 3000, in Kordoniform, Stahlhelm auf dem Kopf, zieht im Gleichschritt durch die Hauptstraße. Die Stadt hat so etwas seit den Tagen der alten Armee nicht gesehen. Die Truppe singt. Die Worte sind nicht zu verstehen, aber die Melodie kennt jeder. Es ist die Internationale. »Die Russen kommen!« schreien die Madrider. Aber es sind nicht die Russen. Es ist die 11. Internationale Brigade. Die 11. erscheint auf dem Schlachtfeld wie Blücher bei Waterloo. Die Brigade besteht aus 3 Bataillonen, dem französischen Commune de Paris, dem polnischen Dombrowski und dem deutschen Edgar André, unter dem Kommando des Weltkriegsoffiziers Hans Kale. Chef der Brigade ist General Kleber. Er heißt in Wirklichkeit Lazar Stern, stammt aus der Bukowina, war im Weltkrieg Offizier der österreichischen Armee, schloss sich als Kriegsgefangener der Roten Armee an und absolvierte später die Moskauer Frunse-Akademie. General Kleber führt die Brigade direkt zur Einbruchstelle im Universitätsviertel. Die Franzosen, Deutschen, Polen werfen sich auf die Marokkaner, als hätten sie ihr ganzes Leben auf diese Stunde gewartet. Die Moros haben solche Gegner noch nicht kennengelernt. Nur wenige von ihnen entkommen dem Blutbad. Am Abend ist der Brückenkopf vernichtet. Am nächsten Morgen stürmt die Brigade über die Brücke, erobert den Stadtpark Meter um Meter zurück. Am 10. November steht die Front wieder. Von der 11. Brigade sind 2/3 tot oder verwundet. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 17. Teil, die Schlacht um Madrid, Teil 1. Eine Niemandsland-Radioproduktion 2016. Todos contra el fascismo! Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich, Freiheit. Dem Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich, Freiheit. Rührt die Trommel, fällt die Bajonette, vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette, auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und sterben für dich, Freiheit! Leicht diesiger Tag im Zentrum von Barcelona. Das war unser heutiger Beitrag in unserem Zyklus Der Spanische Bürgerkrieg, es lebe der Tod. 80 Jahre Spanischer Bürgerkrieg. Heute die Schlacht um Madrid, erster Teil. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Wer die spanische Politik von heute verstehen will, muss wissen, was damals geschah. Sonst kann man vieles nicht begreifen. Zum Beispiel die Schwäche und Spaltung der Linken, die Unverschämtheit der Rechten und Neofaschisten. All das kann man historisch erklären, begründen und all das hat eine lange, lange Tradition hier in Spanien und auch in Europa. Es lebe der Tod. Diese fatalen Worte eines spanischen Generals, diese Negation des Lebens an sich, liegt auch heute noch düster wie ein Fluch über der spanischen politischen Landschaft. Wenn ihr uns nicht ranlässt, dann vernichten wir alles, ist letzten Endes die Botschaft. Wenn wir nicht regieren und herrschen dürfen, dann zerschlagen wir alles Leben auf diesem Planeten. Diese fatale Botschaft schwebt immer noch wie ein Menetekel über der Menschheit und besonders hier in Spanien über dem Land. Thema Musik. Nach 12 Jahren Funkstille hofft man natürlich, dass die Band um die Punk-Pioniere Peter Hein und Ciao Sefcek mit dem neuen Album Was zählt, Family Five nennen die sich, wenn die zusammenarbeiten, etwas Gehöriges von sich gegeben haben. Tatsächlich langen Family Five auf dem Album Was zählt ordentlich zu. Selbst Leute, die mit dieser Art von Moritaten-Pop ihre liebe Not haben, dürfte die Kraft, mit der hier so gar nicht aus der abgeklärt sarkastischen Ecke der Altvorderen heraus agiert wird, überraschen. Hein ist noch immer ein fabelhafter Sänger und Texter. Die Version des Bowie-Hits Helden, ein Kunststück an Unpeinlichkeit, und Kalt, der beste Song, der bislang über verquere Protestcharaktere in deutscher Sprache verfertigt wurde. Respekt! Das Album heißt Was zählt? Wenn man sich einmal fragt, was zählt eigentlich heute hier in diesem Leben, dann lohnt es sich, einmal zuzuhören, was Peter Hein uns da so vorsingt. Sie wissen, der Sänger von Fehlfarben, der aber in 2 Bands aktiv ist, nämlich in den ja schon legendären Fehlfarben, aber auch in der Band Family Five. Da ist er nämlich mit Ciao Sefcek zusammen. Dieser Gitarrist ist auch schon jahrelang, jahrzehntelang im Geschäft. Das neue Album ist da. In einem neuen Song von Family Five heißt es, von den guten Zeiten wird gern viel erzählt. Viele tun so, als hätten sie es erlebt. Als wüssten sie genau, woran es gerade fehlt. Als hätten sie der Zukunft Hebel umgelegt. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass Family Five eine der wichtigsten deutschen Bands aller Zeiten sind. Jahrzehntelang waren sie eine Band der 5000. So hoch war nämlich die Auflage ihres ersten Albums Resistance oder Resistance, das die meisten Besitzer schon damals für eines der aufregendsten hielten, die jemals in Deutschland erschienen sind. Family Five schenkte man Vertrauen, als seien sie Schwestern und Brüder, auch wenn man sie eben erst getroffen hat. Der Witz, eine Punkband so zu nennen, als sei sie eine Disco-Playback-Kombo, wurde also nochmal auf ganz andere Weise wahr. Manchmal ist dann auch noch jemand da, der ähnlich ist wie ich, dann fällt die trübe Masse draußen gar nicht mehr so ins Gewicht, texteten Family Five schon 1983. So, erstmal genug erzählt, das war die Einführung. Jetzt suche ich die Scheibe, werf sie auf den Plattenteller und dann gibt's was für die Ohren. Einen Moment. Das Lied, mit dem ich beginnen möchte, diese Band noch einmal so richtig fetzen zu lassen, ist das 2. Lied auf dem Album Was zählt? Mit der Zeit. Ah, übrigens, das Titelbild des Albums muss ich noch kurz beschreiben. Es ist eine Nachempfindung einer kubanischen Banknote. Es geht da um den Einzug der Revolutionäre in Havanna. Ich glaube, das ist auf dem 5-Peso-Schein. Und hier bei Family Five ist das nachempfunden. Man sieht die Revolutionäre, aber statt der kubanischen Revolutionäre sieht man die Band von Family Five. Peter Hein mit Knarre und Patronengürtel. Und da heißt es Entrada a Düsseldorf. 1 de diciembre de 1981. Einzug in Düsseldorf am 1. Dezember 1981. Family Five. Du warst von einem anderen Stern und hast nicht viel davon erzählt. Du dientest meist den falschen Herren und hast dein Schicksal selbst gewählt. Minuten und die Zeit. Ich lief zu oft vor eine Wand. Wir waren zum Reden nicht bereit. Das habe ich viel zu spät erkannt. Als du gingst, hat mich das kaum berührt. Ich hab weitergemacht, als sei nichts passiert. Aber nach und nach kam so vieles hoch. Und am Ende, da vermiss ich dich doch. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Viel zu spät. Zu spät. Die letzte Chance habe ich vertan. Letztendlich fehlte mir der Mut, mit dir noch einmal loszufahren. Vielleicht wäre heute alles gut. Du warst so stolz auf, was ich mach. Dabei ist viel von dir in mir. Im Spiegel seh ich, wie du lachst. Ich werd den Faden nicht verlieren. Als du gingst, hat mich das kaum berührt. Ich hab weitergemacht, als sei nichts passiert. Aber nach und nach kam so vieles hoch. Und am Ende davon miss ich dich doch. Zu spät. Zu spät. Steine reden nicht mit mir. Lieber nehme ich noch ein Glas und trinke es im Geist mit dir. Ja. Typisch, charakteristisch die Stimme und dieser heftige Gesang von Peter Hein. Nach 12 Jahren Funkstille haben also Family Five erstens ein neues Album namens Was zählt aufgenommen, das zweitens so gut ist, dass man sich fragt, wie das überhaupt sein kann. Ihr Soul-Punk ist so energisch, melodiös und emotional, aufs Wesentliche reduziert wie eh und je. Die Bläserbatterie von Markus Türk und Martin Gräber bringt den Hormonhaushalt durcheinander, heißt es in einer Kritik. Ciao, Sefceks Gitarre lässt einen weinen. Mich noch nicht, aber wahrscheinlich kommt das noch. Ferdi Mackentun und Simon Heinen an Bass und Schlagzeug machen es ziemlich funky. Und wie gesagt, Peter Heins Lyrik, Texte auf Deutsch, changieren dazu wie immer zwischen expliziten und missverständlichen Slogans zum Mitsingen und verrätselten, ironischen, manchmal nicht ganz nachvollziehbaren Grübeleien. Werner ist auch mittlerweile hier eingetroffen. Hallo, guten Morgen, wie geht's? Guten Morgen, es geht ganz gut, obwohl ich natürlich ein bisschen überrascht bin durch die Musik, die mich hier empfängt im Studio. Zuerst die Thälmann-Kolonne und dann also Eisner und dann Peter Hein, Family Five. Wir sind doch heute am 3. Dezember, heute die mitten in der Adventszeit. Ich hatte eigentlich erwartet, so besinnliche Musik, weißt du, so Weihnachtslieder oder nächste Woche kommt Knecht Ruprecht und Nikolaus am Dienstag, am 6. Dezember. Vielleicht sollten wir darauf Rücksicht nehmen, weil das ist doch wahrscheinlich, was unsere Hörer und Hörerinnen erwarten. Gut, du kannst ja für das Musikprogramm nächste Woche sorgen. Bring dann mal ordentlich was mit für die Ohren. Was Weihnachtliches. Ich werde das Studio umbauen nächste Woche in eine Art Kirche. Wir werden hier Glocken reinhängen, werden dann Glockengeläut hören. Schneerieseln werde ich auch für sorgen. Und Chöre. Und vielleicht werden wir auch ein bisschen Punk-Weihnachten zaubern. Wie immer mit den roten Rosen. Die haben wir jedes Jahr seit zig Jahren. Und vielleicht auch noch so eine Art Blödel-Weihnachten mit Helge Schneider. Da gibt es ja auch einiges. Der berühmte Song Geschenke sind gut. Den werden wir dann auch wieder bringen. Gut. Vieles geschehen. In einer Woche passiert so viel, das kann man gar nicht alles aufzählen. Man würde wieder Tage brauchen, um alleine die Tragödien, Katastrophen und schrecklichen Dinge, die geschehen sind, aufzuzählen. Winter im Niemandsland. Noch ein Lied von Family Five und dann würde ich sagen, widmen wir doch wirklich ein paar längere Minuten der schrecklichen Familie Trump. Wir haben uns ja früher immer lustig gemacht über diese orientalischen Potentaten, diese grotesken, bizarren Diktatoren und Familienherrscher, die da auf ihren goldbesetzten Thronen sitzen mit ihren goldenen Badewannen und ihren falschen Porzellanzähnen in die Kameras grinsen. Sowas hat Amerika jetzt am Hals. Wir werden in diesem Programm auch wieder den Song spielen Stupid White Man. Den haben wir in der ganzen Obama-Ära nie gespielt, weil eben Obama im Weißen Haus war. Ein doch relativ intelligenter Mensch und Mann. Und jetzt sind wieder die anderen dran. Und da ist wieder Protestpunk angesagt, um zumindest musikalisch dem Ganzen auch noch einen Ausdruck zu geben. Gut. Peter Hein und die Family Five von dem Album Was zählt? Der Titel Stolpere nicht. Das kann man jedem empfehlen. Nicht stolpern, Leute. Du hast so viel richtig gemacht. Du hast vor dem Handeln nachgedacht. Du hast für dich selbst entschieden. Du bist einfach Mensch geblieben. Stolpere nicht, stolpere nicht, wohin dein Weg auch führt. Stolpere nicht, stolpere nicht, wohin dein Weg auch führt. Du bist nicht allein, auch wenn du das manchmal meinst. Du hast so oft nachgezählt. Verschüsst. Du bist deshalb noch jemand, den man grüßt. Stolpere nicht, stolpere nicht, wohin dein Weg auch führt. Stolpere nicht, stolpere nicht, wohin dein Weg auch führt. Du bist nicht allein. die Trumps, sie sind da. Spiegel-Titelbild von der letzten Woche. Die Trumps, eine schrecklich mächtige Familie. Es sieht aus wie eine Scherzsatire auf Dallas. Ein kitschiger Milliardär mit seiner noch kitschigeren, blond gestylten Familie sitzt auf einem goldenen Thron im Trump Tower in New York. Wie gesagt, wo wir früher drüber gelacht haben, ist nun schreckliche Realität. Der Typ ist dran. Noch ein paar Wochen, dann wird Donald Trump nämlich Präsident der Vereinigten Staaten sein. Und bis es soweit ist, spielt er König von New York. Ach was, König der Welt. Sein Schloss, ein Turm aus Gold und Glas, muss deshalb jetzt streng bewacht werden. Das kostet die New Yorker Polizei übrigens $1 Million am Tag. Die Fifth Avenue, eine der Hauptverkehrsadern Manhattans, ist innerhalb des Central Park zum Teil gesperrt, gesichert von Secret Service Beamten und bewaffneten Polizeikräften. Sie beschützen den Wolkenkratzer, der den Namen der neuen amerikanischen Regentenfamilie über dem Eingang trägt. Trump Tower. Es gibt ja diese Superman- und Batman-Filme, wo da ein Potentat sitzt und hat die Stadt auch nach sich benannt. Das ist dann die Fun City, die Sin City und jetzt haben wir die Trump City. Das goldverzierte 2800 Quadratmeter Penthouse ab dem 66. Stockwerk, in dem sich jeder Monarch schnell heimisch fühlen würde, hat Trump seit dem Wahlsieg nur selten verlassen. Hoch über den Straßen residiert er, umgeben von seinen Getreuen. Das sind nämlich Melania, der neuen First Lady, Baron, dem 10-jährigen Prinzen, der eine ganze Etage für sich hat, wie man hört. Weiter unten im 25. Stock befinden sich die Räumlichkeiten der Firma Trump, wo seine Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric ihre Büros haben und sich um die Besitztümer der Dynastie kümmern. Wieder eine Etage darüber im 26. Stock hält der designierte Präsident in diesen Tagen unablässig Hof, lässt Kandidaten für Ministerämtern für alle Welt sichtbar unten vorfahren und erklärt anschließend auf Twitter, wer von ihnen sich seiner Gnade würdig erwiesen hat. Sehr beeindruckend. Very impressive, schreibt er dann. Und ich ziehe ihn erstmal in Erwägung. Er allein schreibt, er kenne die Finalisten. Das heißt, für ihn ist das wie eine Fernsehshow, die er inszeniert. Er kenne die Finalisten ganz so, als wäre er immer noch der Unternehmerboss in der Reality-TV-Serie The Apprentice, in dem er jahrelang vor einem Millionenpublikum Bewerber anstellte und feuerte. You are fired, schrie er in die Kameras und in die Mikrofone. Das Fußvolk darf auch ein bisschen reingucken ins Schloss, zumindest ins Erdgeschoss. Vor der Tür drängen sich die Touristen. Sie wollen zum Trump-Shop, zur Trump-Bar, zum Trump-Grill, zur Trump-Eisdiele, dann in Trumps Reich, denn in Trumps Reich wird alles zu Trump. Der Name des gewählten Präsidenten, 5 Buchstaben, eine globale Marke, hat seit dem 9. November gewaltig an Wert gewonnen. We will build a great wall along. Ja, Werner, was kommt da auf uns zu? Wie siehst du das? Ja, sieht nicht schön aus, ja. Also das Gefühl, das man hat, ist wirklich, dass dieser Trump alles zertrampelt, ja. Und also er macht weiter mit der Benennung seines Gruselkabinetts, also ganz schräge Gestalten werden da in höchste Ämter berufen und also jetzt sogar als Staatssekretär für Verteidigung, also Kriegsminister, nicht etwa eine Zivilperson, wie das jahrzehntelang Mode war in westlichen Demokratien, jetzt holt er direkt einen Militär da rein. Und so geht's gerade weiter und die letzte Anekdote war die, dass er jetzt unter Strafe stellen will und mit Gefängnis bestrafen oder auch Aberkennung der Staatsbürgerschaft den Leuten, die eine amerikanische Fahne verbrennen. Ja, nun ist das ja in vielen Ländern unter Strafe gestellt, aber in den USA nicht. Ne? In den USA gibt es ein Urteil, Gerichtsurteil vom Tribunal Supremo, also vom obersten Gerichtshof, der ausdrücklich festgestellt hat, eine amerikanische Fahne zu verbrennen, das gehört noch zum Recht auf freie Meinungsäußerung. Ja? Und das will er jetzt also auch abschaffen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es vorher schon mal einen Versuch gegeben hat vom Kongress aus, dieses Recht abzuschaffen. Und sieh da, wer steckte da dahinter? Nicht etwa Trump, sondern Hillary Clinton. Also so gesehen muss man sich natürlich fragen, ob es wirklich wahr ist, dass jetzt die anderen dran sind. Ja, die im Grunde ist es egal. Wir haben ja schon in letzter Zeit immer gesagt, dass Trump dieses Phänomen nur eine Konsequenz ist der Politik dieser anderen. For that is this triple fence. It's 9 miles long. Over there is Mexico. You can see that steel mat there. Then you have this no man's land. It's about 70 yards long. And then you have a... Ja, diese schreckliche Familie. Zählen wir mal ein paar von diesen Exemplaren auf. Da ist erstmal Frau Nikki Haley, die ist 44 Jahre alt, UN-Botschafterin, indischstämmige Gouverneurin von South Carolina. Die positioniert sich gegen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe. Dann haben wir Stephen Bannon, der ist 62 Jahre alt, der Chefstratege des Trump-Clans, Chefberater Trumps im Wahlkampf, betreibt das rechtspopulistische Nachrichtenportal Breitbart News, gilt vielen als Rassist. Dann Reince Priebus, der ist 44, Stabschef, Jurist, Vorsitzender des Nationalen Komitees der Republikanischen Partei, gut vernetzt mit der republikanischen Führungsriege. Mike Pence, der 57 Vizepräsident, gilt als streng religiös. Als Gouverneur von Indiana setzte er strikte Gesetze gegen Abtreibung durch. Betsy DeVos, 58, die soll Bildungsministerin werden, die ist ebenfalls Milliardärin, engagiert sich seit längerem in Erziehungsfragen für Milliardärskinder. Dann haben wir Jeff Sessions, der ist 68, der soll Justizminister werden. Senator aus Alabama, gilt vor allem in der Einwanderungsfrage als Hardliner, sollen keine mehr reinkommen. Michael T. Flynn, 57, nationaler Sicherheitsberater, ehemals Generalleutnant und Chef des Militärgeheimdienstes, unterhält gute Kontakte zu Russland. Und Mike Pompeo, der ist 52 CIA-Direktor, Kongressabgeordneter, forderte für den Whistleblower Edward Snowden unter anderem die Todesstrafe. Also eine illustre Schar von Rechten und Rassisten und Abtreibungsgegnern hat sich da um die Trumps versammelt. Die Familie haben wir zum Teil schon genannt. Melania Trump, die ist 46, seit 2005 dritte Ehefrau von Trump, ehemals slowenisches Fotomodell. Was die im Kopf haben, möchte ich nicht wissen und sehen. Lieber nicht genau hingucken. Maria Maples, das war seine zweite Ehefrau, die ist übrigens verstorben. Dann Ivana Trump, 67, erste Ehefrau von Trump. Die war ehemaliges tschechisches Fotomodell. Dann haben wir diesen Baron, diesen kleinen Prinzen. Der ist ein kleines süßes Nichts, verzogen, verwöhnt. Dann haben wir Tiffany Trump, die ist Sängerin und Fotomodell. Dann haben wir Donald Trump Jr., der ist 38, Vizepräsident des Trump-Imperiums. Eric Trump, 32, Vizepräsident des Trump-Imperiums. Zwei Vizepräsidenten. Dann Ivanka Trump, die ist Vizepräsidentin des Trump-Imperiums. Und Jared Kushner, der ist 35, Sohn des Immobilienmoguls Charles Kushner, Der ist mit dieser Ivanka verheiratet. Und man kann sich schon vorstellen, was diese Leute im Kopf haben und für eine Politik machen. Unterklassenverachtung. Elitenpolitik. Donald Trump hat sein deutsches Erbe übrigens, wie viele Deutsch-Amerikaner, lange verschleiert, weil er insbesondere beim Umgang mit jüdischen Kunden, das hätte geschäftsschädigend sein können. Seine Familie stamme aus Schweden, behauptete er lange. Geboren am 14. Juni 1946, als viertes von fünf Kindern wurde Donald Trump zu einer amerikanischen Ikone. In den 80er Jahren verkörperte er wie kein anderer die Perversionen des Kapitalismus. Eine Figur wie der skrupellose Börsenmakler Gordon Gekko in dem Film Wall Street. Ein Mann, dessen Bestseller The Art of the Deal in Brad Eatons Ellis-Roman American Psycho beim Serienmörder Patrick Bateman auf dem Tisch liegt. Die Geschichte von Trumps Karriere beginnt mit einem Darlehen, das er vom Vater erhielt, je nach Darstellung 1, 2 oder 14 Millionen Dollar. Er fing an, mit Immobilien zu spekulieren. Die Frage, wie Trump seinen Namen zu Gold machte, ist entscheidend, um zu verstehen, wie er als Präsident funktionieren wird. David K. Johnson gehörte zu den wenigen, die das komplexe Trump'sche Firmengeflecht durchdringen und hinter die vergoldeten Kulissen geblickt haben. In seinem Buch »Die Akte Trump« beschreibt er den Aufstieg eines Mannes, der mit zweifelhaften Methoden reich wurde. Trump ist untauglich, irgendein öffentliches Amt zu bekleiden, sagt er. Schon gar nicht das mächtigste der Welt. Bereits Trumps erster Coup war Trickserei. Er schaffte es 1974, die zwei große Grundstücke in Manhattan zu sichern, ohne eigenes Risiko. Ein Hotel übernahm er gegen eine Steuerbefreiung über 40 Jahre. Er stieg ins Spielcasino-Geschäft in Atlantic City ein und erhielt eine Lizenz, obwohl zuvor schon gegen ihn ermittelt worden war. Er scheute nicht davor zurück, sich für Bauarbeiten mit Firmen einzulassen, die mit der New Yorker Mafia in Verbindung standen. Er baute Gebäude, errichtete aber vor allem eine Marke, die alle blendete, und er häufte Schulden an, die so hoch waren, dass ihn keiner ganz fallen lassen wollte. Als seine Casinos Trump Castle, Trump Plaza und Trump Taj Mahal Anfang der 90er Jahre nicht mehr zahlungsfähig waren, half ihm der Staat beim Schuldenschnitt. Und Schockstarre. Er war too big to fail, damals wie heute. Bis heute ist unklar, wie reich Trump tatsächlich ist. Er hat selbst alle möglichen Zahlen genannt. Im Wahlkampf sprach er von mehr als 10 Milliarden. Sein Vermögen steige und falle mit seiner Tagesform, sagte er bei einer Gerichtsverhandlung. Voreingenommenheit und wir sollten ihm eine Chance geben. Auch womit Trump wie viel Geld verdient, weiß niemand genau. Sein verschlungenes Imperium besteht aus rund 500 Firmen, die Hotels oder Golfclubs betreiben, sich an Bauprojekten beteiligen oder Namensrechte verleihen. Er erhält Tantiemen für 19 Bücher, die er hat schreiben lassen, gründete eine Modellagentur, engagierte sich im Boxsport, beim Wrestling und besitzt 16 Golfplätze. Behinderte lustig macht, der sich Schwarze nur als arm oder notleidend vorstellen kann. Das ist nicht Amerika, das ist nicht, wofür wir stehen. Ein Schwindel war wohl seine von 2005 bis 2010 betriebene Trump University, in der Immobilienprofis ausgebildet werden sollten. Weil die Studenten horrende Gebühren zahlten, aber so gut wie nichts lernten, klagten 6.000 von ihnen. Am Freitag vergangener Woche ließ sich Trump ganz gegen sein Naturell und ohne Schuldeingeständnis auf einen Vergleich ein. Er zahlte mal so 25 Millionen Dollar. Das ist, als würdest du einen Cent auf die Straße werfen. Familien. Oder Trump ich. Bedankte sich bei den Wählern und sagte das, worauf... So, das war ein kleiner Einblick in die Trumpsche Welt. Aber ein Cent auf die Straße werfen, das macht man doch gerne, wenn man sich dann ein Gerichtsverfahren erspart, ne, und diese negative Presse. Naja, nachdem du jetzt da sein ganzes Wirtschaftsimperium vorgestellt hast, jetzt ist natürlich so, ab 20. Januar wird er Präsident der USA sein und er muss dann diese Geschäfte sein lassen, weil es könnte ja dann Interessenkonflikte geben zwischen ihm als Unternehmer und ihm als Präsidenten, der ja zum Wohle von allen US-Bürgern Politik machen soll. Und das wird er natürlich machen auch und deshalb hat er jetzt seine ganze Familie da schon präpariert dafür. Und da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, ob die ob es da jetzt vielleicht in nächster Zeit zu Interessenkonflikten kommt zwischen den jungen Trumps und ihm. Ne? Man darf gespannt sein. Für morgen hat Obama Trump zum ersten Gespräch ins Weiße Haus geladen. 111 Firmen aus dem Trump-Imperium agieren laut Washington Post in 18 Ländern, darunter Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei, Panama, China, Katar. Trump ist mit vielen Regierungen, mit denen er bald politisch zu tun haben wird, geschäftlich verbunden, darunter Scheichs und Autokraten. Allein in Indien hat er Projekte im Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Handelt ein Präsident, dessen Firmen weltweit Geschäfte machen, wirklich immer nur im Sinne seines Landes? Natürlich nicht. Der Typ wird also den Staat wie ein Privatunternehmen führen, das ihm weiter Milliarden zuspucken wird. Und das ist wohl das, was die Leute die nächsten Jahre erleben werden. Ja, auch noch was, was irgendwo mit Spanien zu tun hat. Da war doch vor ein paar Jahren mal dieses Projekt in Madrid, wo sie großes Euro-Vegas schaffen wollten. Und Trump, eines seiner Geschäfte ist ja auch Spielcasinos und so. Und das wurde dann gestoppt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Das war auch ein anderes Spiel. Adelson, Sheldon Adelson. Ah, genau, ja. Und das wurde dann auf Eis gelegt oder kam nicht durch. Und jetzt wollen sie wieder sowas machen in Madrid, an einem anderen Ort und auch mit einem anderen Namen. Und auch nicht mit diesem Adelson, sondern mit einem anderen Spielcasino Hai, und der wiederum ist auch mit Trump befreundet. Bis zu den Katastrophen noch ein Lied von Was zählt? Family Five. Das Lied Wenn, Wenn. Wenn, wenn, wenn. Ich bin Florian, grüße alle Hörer und Hörerinnen von Radio Kontrabanda und speziell von Niemandsland und auch jeden, der schon mal eine schöne, richtig abenteuerliche Reise nach Afrika, vielleicht Westafrika, Ostafrika gemacht hat. Es ist Samstag, der 3. Dezember 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Havanna. Ich bin Fidel. Hunderttausende bei Trauerkundgebung für verstorbenen Kommandanten in Havanna. Die Asche wird heute nach Santiago de Cuba überführt. Hunderttausende Menschen haben am Dienstagabend Ortszeit auf der Plaza de la Revolución in Havanna mit einer Großkundgebung Abschied von ihrem am Freitag verstorbenen Kommandanten in Jefe, Fidel Castro, genommen. Auf der Tribüne unter dem Denkmal des Nationalhelden José Martí saßen zahlreiche Staats- und Regierungschefs, ranghohe Politiker sowie Vertreter von Weltreligionen und sozialen Bewegungen. Nachdem 17 Staatschefs und Regierungsvertreter aus aller Welt das Wirken Fidel Castros im Namen ihrer Länder gewürdigt hatten, beendete dessen jüngerer Bruder, der kubanische Präsident Raúl Castro, die Kundgebung nach fast 4 Stunden mit dem Versprechen, dass Kuba den Weg zum Sozialismus konsequent weiterverfolgen werde. Lieber Fidel, schloss Castro vor den Fassaden mit den erleuchteten Porträts des Guerillaführers Ernesto Che Guevara und Camilo Cienfuegos, genau hier, wo wir unserer Siege gedenken, sagen wir dir gemeinsam mit unserem selbstlosen, kämpferischen und heldenhaften Volk hasta la victoria siempre. Die Menschen auf dem Plaza de Revolución hatten dies auf ihre Weise bereits zuvor ähnlich ausgedrückt. Nicaraguas Präsident Daniel Ortega trat an das Mikrofon, blickte suchend in die Menschenmenge und fragte mit leiser Stimme: Wo ist Fidel? Tausendfach schallte es zurück: Hier, aquí. Jedes Mal, wenn Ortega seine Frage wiederholte, wo ist Fidel, riefen mehr Menschen, aquí, hier, bis schließlich Zehntausende auf dem Revolutionsplatz skandierten, yo soy Fidel. Sie sagten nicht aquí, sondern sie sagten presente. Ich bin Fidel. Auch die kämpferische Rede des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, der an den von den Kommandanten Fidel Castro und Hugo Chávez gemeinsam eingeleiteten Prozess zur Integration und Einheit der lateinamerikanischen Staaten erinnerte, wurde später immer wieder von diesem Zwischenruf begleitet. Die Präsidenten Jacob Zuma aus Südafrika und Hage Geingob aus Namibia betonten, dass nicht die Geschichte Lateinamerikas, sondern auch die ihres Kontinents von Fidel verändert worden war. Während die westlichen Nationen in Afrika als Kolonialisten, Imperialisten und Räuber aufgetreten seien, habe Kuba die afrikanischen Völker im Kampf für ihre Unabhängigkeit unterstützt. Als einziger Vertreter einer westeuropäischen Regierung würdigte Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras unter anderem Kubas Erfolge im Bildungs- und Gesundheitswesen, die auch für viele Europäer vorbildlich seien. Berlin hatte statt offizieller Regierungsvertreter einen abgehalfterten Altkanzler, nämlich Herrn Gerhard Schröder, nach Havanna geschickt. Washington ließ sich durch ihren Botschafter und Obamas Sicherheitsberater Benjamin Rhodes vertreten. Im Vorfeld hatten die USA die Zeremonie behindert, indem sie die Anreise anderer Gäste erschwerten. So durfte zum Beispiel Arnaldo Otegi, der Vorsitzende der linken baskischen Unabhängigkeitspartei Sortu in Biarritz, Frankreich, nicht in das Flugzeug nach Havanna steigen, weil der Airline sonst der Flug durch den US-Luftraum verweigert worden wäre. Am Montagmorgen begann dann die Überführung der Asche Fidel Castros nach Santiago de Cuba. Die Route dabei in umgekehrter Richtung, dem Weg, den die siegreichen Revolutionäre im Jahr 1959 vom Osten der Insel in die Hauptstadt genommen hatten. In Santiago soll die Urne morgen auf dem Santa Ifigenia Friedhof beigesetzt werden. Dort befindet sich auch das Grab von José Martí. Thema Deutschland, Thema deutscher Verfassungsschutz. Diese Institution macht ja sehr unrühmlich in den letzten Jahren von sich reden. Besonders im Zusammenhang mit den NSU-Morden. Düsseldorf, beim Bundesverfassungsschutz BFV ist ein Islamist enttarnt worden. Laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf gibt es bislang allerdings keine Anhaltspunkte, dass der geständige Inhaftierte sicherheitsrelevante Kenntnisse an gewaltbereite Salafisten weitergegeben hat. Der 51-Jährige war den Ermittlern zufolge seit April beim Bundesamt für Verfassungsschutz BFV beschäftigt und dort mit der Beobachtung der gewaltbereiten salafistischen Szene betraut. Ihm wird vorgeworfen, sich im Internet gegenüber einem Chatpartner als Mitglied des BFV offenbart und unter anderem Details zu Einsätzen mitgeteilt zu haben. Der Mann flog auf, weil es sich bei seinem Chatpartner ebenfalls um einen Beschäftigten vom Verfassungsschutz handelte. Agent enttarnt Agent. Es handelt sich hier übrigens um einen spanischstämmigen Deutschen. Mehr ist bisher nicht bekannt, aber das Ganze riecht nicht gut. Thema Extremismus. Polizisten stehen unter Verdacht. Die Ermittlungen gegen die rechte mutmaßliche Terrorgruppe Freital könnten für beteiligte Polizisten und Staatsanwälte juristische Konsequenzen haben. Ein Anwalt der Angeklagten hat beim Generalbundesanwalt Strafanzeige wegen des Verdachts der Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt und Datenunterdrückung gestellt. Hintergrund ist der Umgang mit einem Zeugen aus dem Umfeld der Gruppe. Der Mann, der in Kontakt mit dem Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz stand, wird als Mittäter verdächtigt. Einem solchen Zeugen Vertraulichkeit zuzusichern, so der Dresdner Strafverteidiger Endrik Wilhelm, verstoße gegen Richtlinien. Der Mann sei zu spät zum Beschuldigten gemacht worden. Beim Bundesanwalt läuft bereits ein Prüfverfahren gegen beteiligte Polizeibeamte. Also auch hier wieder der Sumpf, der gewohnte Sumpf. Thema Diplomatie. Thema Imperialismus und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Nach dem schweren Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat im nordafghanischen Masa-i-Sharif vor 2 Wochen gibt das Auswärtige Amt das Gebäude komplett auf. Die Diplomaten werden stattdessen in massiv geschützten Camp Marmal der Bundeswehr am Stadtrand untergebracht. Sie verschanzen sich also immer mehr. Bei der Sprengstoffattacke und Gefechten mit Taliban-Kämpfern auf dem Konsulatsgelände war die deutsche Vertretung so stark zerstört worden, dass Reparaturen sinnlos wären, heißt es offiziell. Die Bundeswehr warnt zudem, das Grundstück an einer belebten Straße in der Innenstadt sei nicht effizient gegen Angriffe zu sichern. Generalkonsul Robert Klinke, der während des Anschlags nicht in Afghanistan war, hat sich mit wenigen Mitarbeitern bereits im Camp Marmal verschanzt. Verbunkert und verschanzt. Der Anschlag wurde durch massive Versäumnisse der afghanischen Sicherheitskräfte erst ermöglicht. Diese massiven Versäumnisse sind kleine Bestechungen, die zum Beispiel ein mit Sprengstoff geladener Fahrer den Wachposten zukommen lässt und dann werden sie bis zum Ziel oft durchgewunken. Der einzige überlebende Angreifer sagte nämlich aus, die Gruppe habe den Laster mit Sprengstoff mit minimalen Bestechungsgeldern durch die Checkpoints rund um die Stadt geschleust. Für die Bundesregierung ist der Rückzug ins Militärcamp eine Niederlage, weil das Konsulat ein Symbol des zivilen Engagements, so heißt es offiziell, am Hindukusch sein sollte. Zudem könnte die Schließung vor deutschen Gerichten eine Rolle spielen und Abschiebungen von Afghanen erschweren. Masa-i-Sharif galt als sicheres Gebiet, bevor die Attentäter das deutsche Konsulat zerstörten. Thema Digitalisierung. In einem langen Bericht im Wirtschaftsteil des Spiegel heißt es zum Thema die Wahl Donald Trump, dass diese die Internetkonzerne in eine sogenannte Sinnkrise stürzen würde. Plötzlich steht ihr Geschäftsmodell in Frage und ihr ideologischer Anspruch, die Menschheit durch Technologie voranzubringen. Wir haben ja schon seit Jahren darüber berichtet, wie die Menschheit da vorangebracht wird, nämlich durch Verblödung, durch Ersetzung von menschlicher Arbeitskraft durch Roboter und Maschinen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA hat das Silicon Valley erschüttert, heißt es hier. Die Angst ist groß vor der Wirtschafts- und Industriepolitik des neuen Staatschefs, der keinen Computer benutzt und zahlreiche Maßnahmen plant, die das Geschäftsmodell der Technologiebranche im Kern treffen würden. Werner, das würde dir natürlich gefallen. Du benutzt ja auch kein Mobiltelefon, kein Computer. Hier haben wir einen Freund gefunden. Dieser Trump kündigte an, den Freihandel beschneiden, die Einwanderung einzuschränken und den Datenschutz aufweichen zu wollen. Während der Amtszeit von Präsident Barack Obama boomte die Branche. Apple, die Google-Mutter, Alphabet und Microsoft sind heute die drei wertvollsten Unternehmen der Welt. Nun aber ist bald ein Mann an der Macht, der die Technologieindustrie vielleicht nicht als Wirtschaftsmotor sieht, der mit allen Mitteln am Laufen gehalten werden muss, sondern als Machtzentrum einer zu bekämpfenden liberalen Elite, die daran arbeitet, die Jobs seiner Wähler durch Software und Maschinen zu ersetzen. Ein Vorzeigeprojekt der Branche wie das selbstfahrende Auto könnte plötzlich zum Symbol einer gefährlichen digitalen Zukunft werden, in der Roboter nach und nach alle Lkw- und Taxifahrer ersetzen. Ja, also das gibt mir jetzt Gelegenheit, doch auch nochmal eine gute Nachricht zu sagen. Es ist jetzt medizinisch bewiesen, also was ich sowieso schon immer vermutet hatte, dass es eine Funktion hat, zu furzen. Ja? Dass es also gesund ist, ne? So ab und zu die Gase entweichen zu lassen. Und nur das Schlechte ist halt, wenn dann so Leute wie Trump, wenn die das auch dann machen, wenn sich das nicht im Magen, sondern im Kopf abspielt. Ne? Wenn der also seine Hirnfürze da, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, einfach so rauslässt. Ne? Was das für Konsequenzen hat, da braucht man ja nur nach Europa zu gucken. Ne? Also jetzt hat Hollande in Frankreich verzichtet darauf zu kandidieren für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Die werden also im Frühjahr stattfinden. Und wie sieht's da aus, um mal kurz von Trump wegzugehen und nach Europa? Da steht schon in Frankreich die Le Pen in Startlöchern, ja, und will nach dem Brexit den Frexit anstreben. Dann haben wir noch die andere Partei, auch rechts, wenn auch nicht ganz so rechts vielleicht, die Republikaner, wo früher noch bis vor ein paar Tagen Sarkozy gehandelt wurde als Kandidat. Jetzt haben sie sich da geeinigt, auch auf einen sehr rechtskonservativen, neoliberalen, ne, ultrakatholisch. Das wäre eine Alternative zu Le Pen. Und nachdem Hollande jetzt, der von der sogenannten Sozialistischen Partei verzichtet, wen wird er als Nachfolger bringen? Diesen Manuel Valls, also noch einen Neoliberalen, der aber eben diese sozialistische, in Anführungszeichen, Vergangenheit hat. Ja. Und da die Wahlen, wie gesagt, die werden, ich weiß jetzt nicht mehr, im März oder irgendwann im Frühjahr sein. Und was dort stattfindet, ist eben, dass die jetzt ihre Kandidaten suchen. Ne? Also von einer echten Alternative weit und breit nichts zu sehen. Dann heute haben wir den dritten, morgen ist der 4. Dezember. Da gibt's jetzt schon Wahl, diese Wahl in Österreich, die wiederholt werden muss. Und da steht's 50-50, die zwei Kandidaten, dieser rechtsradikale Norbert Höfer von der FPÖ, der Freien Partei da, Und auf der anderen Seite ein gewisser Wann der Bellen von der Grünen Partei und wirklich 50-50 die Chancen, dass dort wirklich die extreme Rechte den Präsidenten dann stellt. Ne? Nun ist der Präsident nur so eine Galionsfigur natürlich, aber wenn der gewinnen sollte, dann ist sehr wahrscheinlich, dass der Vorsitzende von dieser Partei, ein gewisser Heinz-Christian Strache, dass der dann bald Kanzler ist in Österreich. Ne? Dann auch morgen müssen wir dann nach Italien gucken. Da hat Herr Matteo Renzi ein Referendum angesetzt zur Abschaffung des Senats. Also abschaffen ist nicht exakt das richtige Wort, um die zu reduzieren, die Macht des Senats so umzuwandeln in so eine Art Bundesrat, also zu entmachten in gewisser Seite. Aber für Renzi ist es so wichtig, also Renzi ist ja dann, sagen wir, ideologisch vergleichbar vielleicht mit Hillary Clinton oder Peter Gabriel oder wie die alle heißen, von der Demokratischen Partei. Und für ihn ist es so wichtig, dass er da jetzt gesagt hat, wenn dieses Referendum wenn das abgelehnt werden sollte, dann wird er zurücktreten. Und dagegen sind natürlich diese rechtsextreme Forza Italia, wo der Chef wieder, wo Berlusconi jetzt wieder plötzlich auftaucht, die Rassisten von der Lega Norte, und solche Leute, ja. Und natürlich auch diese Protestpartei der Indignados, der Empörten, die Cinque Stelle, diese Fünf-Sterne-Bewegung. Und wer dafür ist, eben diese PD und alles das, was dann noch so ein bisschen eher links ist, ne? Und die große Angst jetzt natürlich vom Establishment ist, dass tatsächlich dieses No zu dem Referendum gewinnen könnte, und dann wird natürlich die Tendenz weitergehen. Frexit, Öxit, vom Öxit wird jetzt schon geredet, dass das in Österreich dann, dass die dann auch raus wollten, und das ist die Perspektive. Schauen wir mal auf die Internetnachrichten in dieser Woche und an diesem Samstag. Die Top-Meldung, die Riesenmeldung ist natürlich die Football Leagues, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball enthüllt. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Journalisten aus ganz Europa, darunter ein Team des Spiegel, enthüllen die schmutzigen Geldgeschäfte im europäischen Profifußball. Das größte League in der Geschichte des Sports enttarnt unter anderem Steuertricksereien der Superstars. Ganz voran natürlich Cristiano Ronaldo. Was die klauen und an Steuergeldern am Fiskus vorbeischleusen, das geht auf keine Kuhhaut. Cristiano Ronaldo zum Beispiel schleuste Millionen über Briefkastenfirma in der Karibik. Jahrelang unterhielt und unterhält dieser Mann eine Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands. Darüber kassierte er Werbeeinnahmen in Höhe von rund 75 Millionen Euro mehr. Das heißt, alle, die heute Abend den Classico gucken und sich freuen, die müssen natürlich diese Tatsachen ausblenden, dass das betrügerische Millionäre sind, denen sie da zugucken, bei einem Hobby, das die selber Arbeit nennen. Auch Mesut Özil musste 2 Millionen Euro Steuern nachzahlen. Er hat immerhin ein bisschen was gezahlt. Die spanische Steuerbehörde hat von Mesut Özil eine Steuernachzahlung von 2 Millionen 17.152 Euro verlangt. Zudem haben die Finanzbehörden gegen den Nationalspieler einen Strafzuschlag von 789.000 Euro verhängt. Ja, das sieht richtig trüber aus, was da alles zusammengekommen ist. Buhrufe für Cristiano Ronaldo heute Nachmittag vor dem Clásico, dem Ligaduell zwischen Barcelona und Real Madrid. Die Fans empört das Finanzgebaren des Superstars, der mit Steuertricks Millionen von Euros gespart haben soll. Das ist wirklich kein gutes Beispiel von jemandem, der in der Öffentlichkeit steht und von vielen verehrt wird. Die Enthüllungen stammen aus gigantischen Datensätzen der anonym betriebenen Plattform Football Leaks, die nun durch den Spiegel und eine internationale Mediengruppe veröffentlicht wurden. Danach soll Ronaldo seine Bildrechte, also die Grundlage für Werbeverträge, an sogenannte Briefkastenfirmen in der Karibik und in Irland verkauft haben. Weil doch der Steuersatz weitaus geringer ist als in Spanien, könnten die Ersparnisse für den Star viele Millionen betragen haben. In Spanien hat die Tageszeitung El Mundo das brisante Material heute publiziert, obwohl ein Richter eine Haftstrafe für den Fall der Veröffentlichung angedroht hat. Das Management von Ronaldo betont, dass der Spieler seine Steuerpflicht voll erfüllt habe. Im Fall von Ronaldo können wir derzeit noch nicht sagen, dass ein Delikt vorliegt, aber wir wissen, dass das Finanzamt seine Einkünfte sehr genau untersucht. Im Visier ist auch der deutsche Nationalspieler Mesut Özil. Er musste den spanischen Steuerbehörden wegen unzureichender Angaben bereits 2 Millionen Euro Einkommensteuer nachzahlen, hat dagegen aber Widerspruch eingelegt. Football Leaks. Monatelang recherchierten Spiegeljournalisten und 11 weitere Medienteams in Europa über Geld und Gier im Profifußball. Ja, die versauen natürlich vielen Fans damit das Vergnügen beim Gucken. Die Fans wollen natürlich nichts wissen von diesen Sachen. Die sagen, ja gut, die sollen doch viel verdienen. Die verdienen das doch. Picasso ist doch auch so viel wert. Und das sind die Argumente, die man gerne hört. Ich habe sogar einen Fall gesehen, wo sich die Leute die Ohren zuhalten und la la la la rufen, wenn man über Doping, über Bestechungen, über Korruption und über Steuerhinterziehung ihrer Lieblinge spricht, dann wollen sie einfach nichts hören. Es geht um eine Briefkastenfirma und viele Briefkastenfirmen und Offshore-Konten, um Steuertricks also und um die beiden Titelhelden Cristiano Ronaldo und Mesut Özil. Da war also, wie gesagt, ein ganzes Team bei der Arbeit, die sind wirklich rumgereist, haben nachgeforscht, waren in Steuerparadiesen, haben mit dem Verfassungsschutz sogar zusammengearbeitet, waren in China, haben mit Whistleblowern gesprochen und haben mittlerweile ein Bild gewonnen über die Zustände, dass man nur mit den Ohren schlackern kann. Es ist nicht zu fassen in einer Welt, wo man den Armen immer mehr Essen und Sozialleistungen wegnimmt, wo die Löhne immer prekärer werden, wo die Leute immer mehr verdummt werden, wo man den Kindern erzählt, sie sollen keine Hausaufgaben mehr machen und im Unterricht sollen sie Tablets und Mobiltelefone benutzen. Das sei gut, das sei der Fortschritt in so einer Welt, wo die Trumps auf ihren goldenen Thronen sitzen und bald die Welt regieren. In so einer Welt müssen wir leider leben. Also ich bin ja kein Fan von Cristiano Ronaldo, ne? Ich bin Fan von Messi, aber der hat natürlich die gleichen Probleme und Neymar auch, ne? Also mich darfst du nicht zu diesen Fans zählen, die sich da die Ohren zuhalten bei diesem Thema. Natürlich sollen die alle zahlen und Strafen und Bußen zahlen für alles, was sie hinterzogen haben, das ist völlig klar. Wenn man die Lieblinge der Leute wirklich verhaften würde, den Millionären dann die geklauten Gelder wegnehmen würde und vielleicht dem Sozialhaushalt zuführen würde, dann gäbe es eine Revolution gegen die Leute, die das machen. Pfui Teufel würden die Leute rufen. Verteidigungsministerin von der Leyen hat gesagt, dass schwule Soldaten erhebliche Nachteile erlitten in der Bundeswehr, jahrzehntelang. Nach Spiegelinformationen durften sie bis zum Jahr 2000 weder Berufssoldat noch Ausbilder werden. Dazu gibt es im Spiegel heute eine Reportage. Volker Beck verliert den Kampf um einen aussichtsreichen Listenplatz. Volker Beck ist ohne Rückhalt. Beim Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen hat der Grünen-Politiker die Kampfkandidatur um einen der letzten aussichtsreichen Listenplätze für die Bundestagswahl verloren. Polizei in Freiburg hat mittlerweile den Tatverdächtigen der getöteten, ermordeten Studentin gefasst. Eine 19 Jahre alte Studentin in Freiburg wurde getötet. Laut einem Bericht der Badischen Zeitung wollen die Ermittler am Samstagnachmittag Einzelheiten in einer Pressekonferenz bekannt geben. Es gebe gute Nachrichten, sagt eine Polizeisprecherin der Zeitung. Die Medizinstudentin war in der Nacht auf den 16. Oktober mit dem Fahrrad von einer Studentenparty zu ihrer Wohnung gefahren. Am nächsten Morgen fand die Polizei ihre Leiche in der Dreisam. Sie war Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Die Polizei war dem Tatverdächtigen nach Auswertung einer Kameraaufzeichnung auf die Spur gekommen. Der Tatverdächtige habe eine markante Frisur und eine Haarfarbe, die dem am Tatort gefundenen Haar sehr ähnlich sei, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Ermittlerkreisen. Schauen wir auf die junge Welt. Die junge Welt kommt heute mit dem Thema Jobrettung hat ihren Preis. Edeka und Rewe einigen sich über Zukunft von Kaisers Tengelmann. Arbeitsplätze werden dadurch kurzfristig nicht abgebaut. Das Thema Fidel Castro ist natürlich immer noch in allen Medien präsent. Besonders hier auf der Homepage der Jungen Welt. Da heißt es Staatsgesinnung auf Halbmast. Die fortschrittliche Welt verlor am vergangenen Samstag einen ihrer allerbesten Kommandante en Jefe, Fidel Castro Ruiz. Er ist tot. Doch noch mit seinem Tod hilft Castro für Klarheit zu sorgen. In seinem eigenen Land sind die Dinge gut geregelt. Die schäbige Rechnung vieler Antikommunisten, dass mit seinem Ableben auch der kubanische Sozialismus am Ende sei, haben Fidel und Genossen durchkreuzt. Die Welt erkennen kann man auch, wenn man die internationalen Reaktionen auf die aktuellen Ereignisse in Kuba beobachtet. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland drückte ihren mangelnden Respekt zunächst dadurch aus, dass sie ihn überhaupt nicht regierte. Erst am Montag durfte dann der Regierungssprecher auf Nachfrage eines Journalisten verlautbaren lassen, dass Castro zwar eine historische Gestalt, sein Lebenswerk aber mit scharfen Worten zu kritisieren sei. Castros Revolution habe die Insel und die Bewohner der Insel auf Jahrzehnte an ein System der politischen Unterdrückung gebunden, verlautbarte ein gewisser Herr Steffen Seibert. Wir werden jetzt nicht alle zitieren, aber eins muss man sagen, dass Typen wie Trump, die ja auch direkt darauf hingewiesen haben, der war ein Diktator, der hat seine Leute blutig unterdrückt. Da muss ich an Bob Dylan denken und den Satz von Leonard Cohen, der hat gesagt, Bob Dylan den Nobelpreis zu verleihen, ist wie dem Mount Everest einen Preis geben. Fidel Castro anzupinkeln ist, sich vor dem Mount Everest zu stellen und dagegen zu pinkeln. Das ist ungefähr, was Trump gemacht hat. Er kann sich nicht messen mit so einer Größe wie Fidel Castro. Er würde niemals Alphabetisierungsspezialisten gratis zu Tausenden in die Länder der Dritten Welt schicken. Ärzte nach Angola, nach Mosambik, in die Sumpfgebiete, wo die Menschen krank sind, um sie gratis zu behandeln. Ingenieure, um Straßen zu bauen, gratis, da wo die Armen wohnen. Dafür war Kuba jahrzehntelang bekannt und das ist eine Politik, die Kuba gemacht hat. Und diese Politik ist unschätzbar und das können sie nicht totreden und mit ihren Anwürfen, die sie da von sich geben, gerade die, die selber Leute massenhaft ermorden und umbringen lassen, die durch ihre Politik erst die Zustände schaffen, gegen die Kuba so tapfer und manchmal natürlich auch mit nicht guten Mitteln, mit diktatorischen Mitteln angehen muss. Gerade die sollen eigentlich das Maul halten. Beherrschen aber die Medien und posaunen es tagtäglich aus. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Es gibt den Kampf gegen illegale Ferienapartments. Barcelona hat nun die Schnauze voll. Airbnb und Homeway sollen jeweils 600.000 Euro an die Stadt zahlen. Sie haben uns den Hafen weggenommen, sie haben uns den Strand weggenommen und jetzt wollen sie unsere Häuser. Das riefen ein paar hundert Demonstranten im Sommer dieses Jahres in La Barceloneta, dem Hafenviertel von Barcelona. Sie, das sind einerseits die Touristen, die Barcelona überschwemmen, aber noch mehr diejenigen, die mit den Touristen ihr super Geschäft machen. Zulasten der Einheimischen finden viele Einheimische. Die Stadtverwaltung unter der linksalternativen Bürgermeisterin Ada Colau nimmt die Proteste ernst. So ernst, dass sie diese Woche den Internetportalen Airbnb und Homeway, die Privatunterkünfte für Reisende vermitteln, eine Geldbuße von jeweils 600.000 Euro auferlegt hat. Das ist mehr als ein Warnschuss. Das ist beinahe eine Kriegserklärung. Barcelona, die Hauptstadt Kataloniens im Nordosten Spaniens, lebt gut vom Tourismus. Seit 1992, als die 1,6 Millionen Einwohnerstadt die Olympischen Spiele ausrichtete und sich dafür einer gelungenen urbanen Generalüberholung unterzog, ist Barcelona eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. In Europa zählen nur Paris, London und Istanbul mehr Besucher. 8,3 Millionen Hotelgäste verbrachten im vergangenen Jahr mindestens eine Nacht in der Mittelmeerstadt, ein Plus von 5,4%. Man muss dazu sagen, das klingt so anonym, aber wir haben sie hier wirklich am Hals. Werner? Ja, heißt es da in Barcelona, das ist gut für Barcelona gewesen und die Touristen werden angezogen, massenhaft. Ne? Nur muss man sich natürlich fragen, für wen genau ist es gut? Ja? Für die Großgrundbesitzer, hätte ich fast gesagt, die großen Hotels, die großen Touristikunternehmen. Für die ist es gut und vielleicht kann man sogar sagen, für die jungen Leute, die keine Arbeit haben, ist es gut, weil dann werden sie manchmal als Kellner eingestellt für beschissene Bedingungen und auch gut natürlich für die Geschäfte. Ne? Die Touristen, die kaufen massenhaft und ganz besonders im Paseo de Gracia, also die Einkaufszeile mit den teuren Geschäften und so weiter. Und jetzt noch mehr in der Weihnachtszeit, da kaufen dann dort nicht nur die Touristen, sondern auch die Leute aus den besseren Vierteln, aus der Oberstadt gehen da hin und kaufen dann ihre Geschenke ein für die Familie. Da ist also echt was los. Ne? Ein ganz beliebtes Geschenk ist jetzt Parfüm, alle möglichen, also auch die Fernsehreklame. Die Hälfte oder mehr als die Hälfte davon sind Parfüms, die jetzt verkauft werden sollen. Und dort werden die dann eingekauft, ne, in den Renommierläden. Und da gab es jetzt eine schöne Aktion vorgestern von ein paar jungen Leuten, die haben, um also gegen diesen Konsumterror zu protestieren, da war dann natürlich jetzt auch dieser Black Friday, dann die Barcelona Shopping Night und so. Und dann haben die gesagt, wir haben die Nase voll von diesem Parfümgeruch, gestrichen voll. Und dann sind die da hingegangen in diesen Paseo de Gracia, in diese Luxusgeschäfte und haben dort hunderte von Stinkbomben fallen lassen. Ja. Und also haben da noch eine Verlautbarung gemacht. Ne. Wir, die wir jeden Tag den Gestank des Kapitalismus in der Nase haben, wir sorgen jetzt dafür, dass ihr den Gestank, den ihr selber verbreitet, selbst auch riechen sollt. Musik. Tja, es wird immer mehr vom Gleichen, wird irgendwann das Gleichgewicht kippen lassen. 5,4% mehr Touristen in einem Jahr. Hinzu kommen an die 400.000 Pensions- und Hotelgäste. Und dann wären da noch die Ferienapartments. Eigentlich spielen sie auf dem gewaltigen Touristenmarkt keine große Rolle. Nach der letzten verfügbaren Zahl aus 2014 übernachteten dort gerade einmal läppische 200.000 Barcelona-Besucher. Das ist im Vergleich zu den Millionen nichts, aber sie sorgen für den größten Unmut. Die Vermietung von Wohnungen an Touristen schaffe nämlich Probleme beim Zusammenleben, befördere die Spekulation und verteure den Immobilienmarkt, vertreibe die Einheimischen und schaffe andere Probleme. Das sagte zum Beispiel die Bürgermeisterin Colau. Schon ihr Vorgänger im Amt stoppte vor 2 Jahren die Vergabe neuer Lizenzen zur Umwandlung von Wohnungen in Ferienapartments. Die Probleme wurden damit nicht geringer, denn viele Eigentümer vermieten ihre Wohnungen auch ohne Lizenz illegal an auswärtige Urlauber. Das haben wir hier oft erzählt und dargestellt im Niemandsland. Übrigens, bei mir waren die auch an der Haustür. Die haben mich gefragt, ob im Haus oft Touristen einquartiert würden und so weiter. Die waren also wirklich sehr rührig. Die sind durch viele Stadtviertel gegangen, haben allerdings nur an die 60 illegale Tourismuswohnungen bisher ausheben können. Gut, also illegal. Das sind 40% mehr als vorher. Der beliebteste Weg der Vermarktung sind die Airbnb und Homeway. Weil die sich nicht mit der nötigen Vehemenz darum kümmerten, herauszufinden, ob die vermittelten Wohnungen legal oder illegal angeboten werden, forderte die Stadt jetzt von ihnen eine Geldbuße von 600.000 Euro. Es kann nicht sein, dass wir bei den Starken zögern und die Kleinen und Schwachen in die Pfanne hauen, das sagte Colau in einem Radiointerview am Donnerstag. Air Berlin gibt sich beleidigt. In hochmütigem Tonfall hielt das Unternehmen der Stadtverwaltung Barcelonas vor, im Gegensatz zu vielen anderen Städten kein wirkliches Interesse an einem konstruktiven Dialog mit RBN in den letzten Monaten gezeigt zu haben. Konstruktiver Dialog heißt hier, die kriegen eine Zahlung, die nehmen ein bisschen Geld an und halten dann den Mund und lassen die Kontrollen einfach fallen. Barcelona bevorzuge offenbar kommerzielle Anbieter zulasten der Menschen, die ihr eigenes Heim anbieten wollen. Damit gefährde die Stadt die wirtschaftlichen Einnahmen tausender kleiner Bürger. In diese Richtung argumentieren die jetzt. Auf den Kern der Vorwürfe gegen RBN gingen die selber aber nicht ein, dass ihr Geschäftsmodell Eigentümern den Anreiz bietet, Wohnungen eben nicht nur hin und wieder an Besucher zu vermieten, sondern komplett in illegale Ferienapartments umzuwandeln. Von Touristen lassen sich nach einer Studie der Stadtverwaltung bis zu 4-mal höhere Einnahmen erzielen als von gewöhnlichen Mietern. So entsteht Druck auf den gesamten Mietmarkt. Das spanische Immobilienportal Idealista schätzt, in Barcelona müssen heute etwa 15% höhere Mieten gezahlt werden als im bisherigen Spitzenjahr 2007 vor der schweren Wirtschaftskrise in Spanien. Die Touristen bringen Geld nach Barcelona, aber für viele in der Stadt heißt das nur, dass sie ihr Leben hier nicht mehr führen können, weil das Leben ihnen hier zu teuer wird. Steht nicht auf dem Platz mit einem Bein auf der Bühne, das fast im Knast. Immer nur Termine, ständig unterwegs, verschieben und vertagen, und es wird auch mal verlegt. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Ich darf noch nicht mal wählen, weil ich kein Einwohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt, und darf auch gar nicht wählen. Keine Jahre und Haare sowieso nicht. Was wir können, das ist warten, viel anderes nicht. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Ich darf doch nicht mal wählen, weil ich kein Einwohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt. Und ich darf doch nicht mal wählen, weil ich kein Einwohner bin. Dabei weiß ich nicht, was zählt, und ich darf noch nicht mal wählen. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Das darf man doch wohl sagen, sagen Sie so gern. Das könnt ihr gerne haben, dann fangen wir mal an. Wir werden euch reduzieren auf den Scheiß, den ihr verzapft. Wollt in der Krise führen, doch am Ende kackt ihr ab. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Man hat uns schon viel öfter reingelügt. Wir sind nicht mehr die, um die es geht. Es wird immer weitergehen. Sobald die Ersten ihre Finger an der Förderkohle haben, da wissen sie nimmer, was ihre schönen Worte waren. Sie haben schon bewiesen, was in ihnen steckt. Ihre Devise, ach Jesus, ist verreckt. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Man hat uns schon weitergehen. Denn nicht labern sie von Werten, die sie selber gar nicht wollen. Erfinden neue Regeln, an die sich andere halten sollen. Sie verkaufen Illusionen, versprechen schnelles Glück. Sie sind der Arsch mit Ohren der Bundesrepublik. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Wir haben schon viel öfter reingelegt. Wir sind nicht mehr die, um die es geht. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Man hat uns schon viel öfter reingelegt. Again. auf Schweizerdeutsch. Ich grüße alle Hörerinnen, alle Hörer vom Niemandsland, von der Schweiz und von der ganzen Welt. Die letzten 15 Minuten vom heutigen Niemandsland sind angebrochen, meine Damen und Herren. Werner, du wolltest noch etwas loswerden zum Thema Alcorcón. Erzähl mal, was das ist und wo das liegt. Also noch eine Nachricht, aber nicht aus Barcelona diesmal, sondern aus Alcorcón. Das ist eine Stadt in der Nähe von Madrid, aber immerhin mit 160.000 Einwohnern. Und also deshalb brauchen wir uns gar nicht immer so sehr eigentlich über Trump zu beklagen, weil das gleiche xenophobe, rassistische, frauenfeindliche haben wir auch hier, ne? Also in dieser Stadt, der Bürgermeister natürlich von der PP, der Partido Popular, kommt jetzt raus, hat letztes Jahr bei einer Veranstaltung gesagt, mir war es immer unverständlich, dass es im 21. Jahrhundert immer noch diesen abgestandenen, ranzigen, radikalen und totalitären Feminismus gibt, der sogar Einfluss nimmt auf Gesetzgebung und die Tagespolitik bestimmt. Aber trotz allem, hier haben wir weiterhin diese feministische Bewegung, die ihre Meinung kundtut und uns aufzwingt. Ne? Verbitterte, frustrierte Frauen, tollwütige als Personen, gescheiterte Frauen, die daherkommen und uns Lektionen erteilen wollen, wie wir zu leben und zu denken haben. Ne? Sagt der Bürgermeister von einer Großstadt, und kein Problem. Ja. Und interessant ist auch noch, wo er das gesagt hat, da gab es einen Kongress, schon der 6. Nationale Kongress von katholischen Erziehern. Ja. Und das ist also ihre große Angst, diese Feministen da, Feministinnen mit ihrem Diskurs, die zerstören die christliche Familie. Und dem wollen sie jetzt wieder entgegensetzen, eben die Frau als Bastion der Erziehung und die Werte der Familie wieder hervorheben. Und dort, auch am selben Tisch, wo der seine Stellungnahme losgelassen hat, da saß auch ein Bauunternehmer, das ist der einer der Mitglieder von dieser Veranstaltung, der hat schon also die gleichen Ängste und der hat also selber dann 7 private Schulen schon gebaut, natürlich immer ordentlich dran verdient, private Schulen, aber eben subventioniert. Ne? Auf der einen Seite die Linie gibt vor die katholische Kirche, ne? Auch der Unterricht findet dort nicht etwa in gemischten Klassen statt, sondern Jungen und Mädchen schön getrennt. Ja? Diese Strömung, das haben wir hier jeden Tag all überall in Spanien. Gut, die letzten paar Minuten hier im heutigen Niemandsland sind angebrochen. Noch ein Song, neues Album von den Rolling Stones ist da. Die alten Herrschaften wollten es nochmal wissen. und haben sich noch einmal im Studio zusammengehockt, haben alte schwarze Blueslieder genommen und haben sie auf ihre Art vertont. Hat gute Kritiken bekommen. Und für heute sind wir fast schon am Ende der Sendung angelangt. Vielleicht noch ein paar Worte zu einem Sänger und Liedermacher, der heißt Alex Bening. Der hat ein Album rausgebracht, das heißt Trickster und Propheten. Zwischen Hafenkante und Taverne. Das gebürtige Nordlicht Alex Bening frönt in seiner Wahlheimat Konstanz dem deutschsprachigen Blues. Im Mittelpunkt seiner Lieder steht das gesungene Wort, so auch auf seinem neuen Album Trickster und Propheten. Letzte Woche übrigens zwei Lieder von diesem Album gespielt. Ob nun als Geschichtenerzähler oder liebender Poet, Bening deckt in seinen Songs das gesamte literarische Repertoire eines Liedermachers ab. Lyrisch bewegt er sich konstant auf sehr hohem Niveau, auch wenn der Gesang bei einigen Liedern eher an rhythmisches Sprechen erinnert. Naja, das ist beim Blues eben so. Bringen wir das Lied Alex Bening. Geschworene saßen für mich auf der Bank. Ich kannte 8 leichte Mädchen, 1 von ihnen war fast noch ein Kind, sagt die Hand, die das Geld entgegennimmt. Sieben Wunder des Rätsels Lösung bin ich. In 6 Tagen schuf Gott die Welt, am nächsten traf er mich. 5 Finger spielen den Blues und der Prophet, der swingt, lacht die Hand, die das Geld entgegennimmt. Thank you. Wir müssen uns verabschieden, die Zeit ist um. Schönes Wochenende und bis nächsten Samstag, da werden wir dann wieder berichten, wie weit wir sind auf dem Weg in Faschismus. Und so alte gestandene Fußballer wie Rudi Assauer, der würde natürlich auch Barca unterstützen, da bin ich mir ganz sicher. Und der hat ja mal gesagt, wenn du in der ersten Minute das 1:0 machst, und in der letzten Minute das 2:0, dann kann dir nichts mehr passieren. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Zum Schluss noch einen Aphorismus von Karl Kraus. Den kann man getrost auf Donald Trump anwenden. Karl Kraus hat einmal gesagt, das Geheimnis des Agitators ist, sich so dumm zu machen, wie seine Zuhörer sind, damit sie glauben, sie seien so gescheit wie er. Ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie glücklich. Agur, tschüss, adeu. Dieses Lied geht raus an die Family. Menschenrechte verletzt und mit böser Energie mit unserem Erdball Football spielt. Sie kennen kein Gesetz, schlagen planlos zu wie die Spinnen im Netz. Da wird uns inszeniert, unsere